Erster Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist, kehrte vom Jordan zurück, und der Geist führte ihn in die Wüste. Zweiter, dort wurde er 40 Tage lang vom Teufel versucht. Er aß in dieser Zeit nichts, und als die Tage vorbei waren, hatte er großen Hunger. Dritter, der Teufel sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein, dass er zu Brot wird. Vierter, Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Fünfter, dann führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Königreiche der Welt. Sechster, der Teufel sagte zu ihm, ich gebe dir all diese Macht und Herrlichkeit, denn sie wurde mir gegeben, und ich kann sie geben, wem ich will. Siebter, wenn du mich anbetest, wird alles dir gehören. Achter, Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm dienen. Neunter, dann führte der Teufel ihn nach Jerusalem, stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring von hier herunter. Zehnter, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln befehlen, dich zu beschützen. Elfter, sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Zwölfter, Jesus antwortete ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Dreizehnter, nachdem der Teufel Jesus mit allen Versuchungen geprüft hatte, ließ er ihn für eine Weile in Ruhe. Vierzehnter, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und sein Ruf verbreitete sich in der ganzen Umgebung. Fünfzehnter, er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen Menschen gelobt. Sechzehnter, er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie es seine Gewohnheit war, ging er am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift zu lesen. Siebzehnter, Mann gab ihm das Buch des Propheten Jesaja. Als er es aufrollte, fand er die Stelle, wo geschrieben stand, 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, um den Armen die gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, um den Gefangenen Freiheit zu verkünden, den Blinden das Augenlicht zu geben und die Unterdrückten zu befreien. 19. Ich soll das Gnadenjahr des Herrn verkünden. 20. Er rollte das Buch zusammen, gab es dem Diener und setzte sich. Alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. 21. Dann begann er zu ihnen zu sprechen, heute hat sich diese Schriftstelle vor euren Ohren erfüllt. 22. Alle stimmten ihm zu und wunderten sich über die schönen Worte, die er sprach. Sie fragten, ist das nicht Josefs Sohn? 23. Er sagte zu ihnen, ihr werdet mir sicher das Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Ihr wollt, dass ich auch hier in meiner Heimatstadt die Wunder tue, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschehen sind. 24. Er sagte auch, ich versichere euch, kein Prophet ist in seiner Heimatstadt willkommen. 25. Ich sage euch die Wahrheit, in den Tagen des Propheten Elia gab es viele Witwen in Israel. Damals regnete es 3,5 Jahre lang nicht, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. 26. Doch Elia wurde zu keiner dieser Witwen geschickt, außer zu einer Witwe in Sarepta im Land Sidon. 27. Auch gab es viele Menschen mit Aussatz in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde geheilt, außer Naaman aus Syrien. 28. Als die Menschen in der Synagoge das hörten, wurden sie alle sehr wütend. 29. Sie standen auf, trieben ihn aus der Stadt und brachten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, denn sie wollten ihn hinunterstoßen. 30. Aber Jesus ging mitten durch sie hindurch und verschwand. 31. Dann kam er nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte dort am Sabbat. 32. Die Menschen waren erstaunt über seine Lehre, denn er sprach mit großer Vollmacht. 33. In der Synagoge war ein Mann, der von einem unreinen Dämon besessen war. Dieser schrie laut auf, 34. Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. 35. Jesus befahl dem Dämon, sei still und fahr aus von ihm. Da warf der Dämon den Mann mitten unter sie und fuhr aus ihm heraus, ohne ihm Schaden zuzufügen. 36. Alle waren erstaunt und fragten einander, was ist das für ein Wort? Er befiehlt den unreinen Geistern mit Vollmacht und Kraft, und sie fahren aus. 37. Die Nachricht über ihn verbreitete sich in alle Orte der Umgebung. 38. Jesus verließ die Synagoge und ging in das Haus von Simon. Simons Schwiegermutter hatte hohes Fieber, und die Leute baten Jesus, ihr zu helfen. 39. Er trat zu ihr, beugte sich über sie und befahl dem Fieber, sie zu verlassen. Sofort verschwand das Fieber, und sie stand auf und bediente sie. 40. Als die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke mit verschiedenen Leiden hatten, zu ihm. Er legte jedem Einzelnen die Hände auf und heilte sie. 41. Auch Dämonen fuhren aus vielen Menschen heraus und riefen, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus befahl ihnen zu schweigen und erlaubte ihnen nicht zu sagen, dass sie wussten, dass er der Christus war. 42. Als es Tag wurde, ging er an einen einsamen Ort. Die Menschen suchten ihn, kamen zu ihm und wollten ihn festhalten, damit er nicht von ihnen wegging. 43. Aber er sagte zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten die gute Nachricht vom Reich Gottes bringen, denn dafür bin ich gesandt worden. 44. Und so predigte er in den Synagogen von Galiläa.